Erster, ich bitte euch, Geschwister, wegen Gottes Güte, gebt euer Leben Gott. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Gott freut sich darüber. Das ist euer richtiger Dienst für Gott. Zweiter, lebt nicht wie die Menschen dieser Welt. Ändert euch. Denkt neu. Dann wisst ihr, was Gott will. Sein Wille ist gut, richtig und vollkommen. Dritter, Gott hat mir Gnade gegeben. Darum sage ich jedem von euch, denkt nicht, ihr seid besser als andere. Seid bescheiden und klug. Gott hat jedem von euch Glauben gegeben. Seid so, wie es zu eurem Glauben passt. Vierter, unser Körper hat viele Teile. Jeder Teil hat eine eigene Aufgabe. Fünfter, so sind wir alle zusammen ein Körper in Christus. Jeder von uns ist ein Teil dieses Körpers. Sechster, wir haben verschiedene Gaben. Gott hat sie uns aus Gnade gegeben. Siebter, hat jemand die Gabe, Gottes Botschaft zu sagen? Dann soll er es nach seinem Glauben tun. Hat jemand die Gabe zu helfen? Dann soll er helfen. Hat jemand die Gabe zu lehren? Dann soll er lehren. Achter, hat jemand die Gabe zu ermutigen? Dann soll er ermutigen. Gibt jemand etwas? Dann soll er es ehrlich geben. Ist jemand ein Leiter? Dann soll er fleißig sein. Zeigt jemand Güte? Dann soll er es gern tun. Neunter, eure Liebe soll echt sein. Hasst das Böse. Haltet euch an das Gute. Zehnter, liebt einander wie Geschwister. Zeigt einander Respekt. Elfter, seid fleißig und voller Geist. Dient dem Herrn. Zwölfter, freut euch über die Hoffnung. Seid geduldig in Schwierigkeiten. Betet immer zu. Dreizehnter, helft den Gläubigen, wenn sie etwas brauchen. Seid gastfreundlich. Vierzehnter, segnet die Menschen, die euch schlecht behandeln. Segnet sie, verflucht sie nicht. Fünfzehnter, freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Sechzehnter, seid euch einig untereinander. Strebt nicht nach großen Dingen. Seid bescheiden. Denkt nicht, ihr seid sehr klug. Siebzehnter, zahlt niemandem Böses mit Bösem heim. Tut immer das, was gut ist. Tut es vor allen Menschen. Achtzehnter, wenn es geht und es an euch liegt, lebt in Frieden mit allen Menschen. Neunzehnter, liebe Freunde, rächt euch nicht selbst. Lasst Gott die Rache tun. Es steht geschrieben, ich werde rächen, sagt der Herr. Zwanzigster, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wird er sich schämen. 21. Lass dich nicht vom Bösen besiegen. Besiege das Böse mit Gutem.